Ein Strich Backbord, Sir! Of run, in here and blow. Boys, blow. Aber wenn ich sage, es sei meine Gewohnheit, auf See zu gehen, wann immer mir schwummerig vor Augen wird und ich zu viel an meine Lungen denke, habe ich damit nicht andeuten wollen, ich ginge je als Passagier. Denn um als Passagier auf See zu gehen, braucht es notgedrungen einen Geldbeutel. Und ein Geldbeutel ist nur ein Lappen Leder, es sei denn, man hätte etwas drin. Im Übrigen, Passagiere werden seekrank, bekommen die Streitsucht, schlafen des Nachts nicht. Nein, wenn ich zur See gehe, dann gehe ich als einfacher Seemann, fahre geradewegs vor dem Mast, so richtig unten im Vorschiff und oben bis hinauf in den Bramtopp. Freilich, sie kommandieren mich ziemlich herum und lassen mich von Rah zu Rah hüpfen wie einen Heuschreck auf einer Maienwiese. Und anfangs ist so etwas reichlich unangenehm. Es geht einem an die Ehre. Aber sogar das gibt sich mit der Zeit. Was soll's, wenn irgend so ein Knauser von Kapitän mir befiehlt, einen Schwapper zu nehmen und das Deck zu schrubben? Was wiegt diese Schmach schon, meine ich, wenn man sie in die Waagschale des Neuen Testamentes wirft? Glaubt ihr, der Erzengel Gabriel halte auch nur einen Deut weniger von mir, weil ich bei jener Gelegenheit dem alten Knauser prompt und respektvoll gehorcht habe? Wer ist denn kein Sklave? Sagt mir das! Also, ich stopfte ein paar Hemden in meine alte Reisetasche, klemmte sie mir unter den Arm und machte mich auf den Weg nach Kap Horn und dem stillen Ozean. Ich ließ die werte Stadt des alten Manhattan hinter mir und traf bald wie geplant in New Bedford, Massachusetts ein. Es war an einem Samstagabend im Dezember. Was für trostlose Gassen. Pechschwarze Blöcke. Unweit der Kais gelangte ich endlich zu einem trübe nach draußen dringenden Lichtschein und vernahm ein jämmerliches Quietschen in der Luft. Ein schaukelndes Schild über einer Tür. Gasthaus zum Walfänger. Peter Coffin. Coffin? Ein ziemlich unheilschwangerer Name, wenn einer Coffin Sarg heißt, dachte ich. Doch, es ist ein geläufiger Name in Nantucket, sagt man, und dieser Peter hier wird wohl von dort eingewandert sein. Hier sei genau der richtige Ort für ein billiges Logis und allerbesten Eichelkaffee. Kratzen wir uns also das Eis von unseren frostigen Füßen und schauen, was für ein Haus dieser Walfänger sein mag. Auf der einen Seite des verwinkelten Eingangsflurs hing ein riesiges Ölgemälde, gründlich verräuchert und auf jede nur denkbare Weise verunstaltet. Was mich am meisten verwirrte und bestürzte, war eine lange, formlose, unheilschwangere schwarze Masse, die in der Mitte des Bildes über drei schwachen blauen senkrechten Strichen in einer unbeschreiblichen, schaumigen Brühe trieb. Wahrlich, ein sumpfig, dumpfig, klitschiges Bild, das geeignet war, einen erregbaren Menschen gründlich zu verwirren. Das Bild schien nach Absicht des Künstlers einen Kap-Horn-Segler in einem mächtigen Wirbelsturme darzustellen. Vom halb schon gesunkenen Schiff, das hin und her rollt, sind nur die drei abgetakelten Masten zu sehen – und ein wutentbrannter Wal, der versucht, glatt über das Schiff hinwegzuspringen, vollbringt gerade das Ungeheuerliche, sich auf den drei Mastspitzen aufzuspießen. Die gegenüberliegende Wand dieses Eingangsflurs war über und über mit gewaltigen Keulen und Lanzen behängt. In der Schankstube fragte ich den Wirt nach einem Zimmer für die Nacht. Nee, tut mir leid, alles voll bei mir. Kein Bett mehr frei. Kein Bett mehr frei, nee. Es sei denn, wart mal. Er sah mich an und fuhr fort. Es sei denn, du hättest keine Einwände, die Decke mit einem Harpunier zu teilen? Du willst doch auf Walfang, oder? Na also, da gefällst du dich besser gleich an sowas. Ich weiß nicht wieso, aber im Schlaf ist man am liebsten allein und für sich. Und wenn es darum geht, mit einem ganz unbekannten Fremden in einem fremden Gasthaus, in einer fremden Stadt, das Nachtlager zu teilen, und wenn dieser Fremde ein Harpunier ist, dann vervielfachen sich die eigenen Einwände ins Unendliche. Ich versuch's lieber mit der Bank hier, sagte ich also zu ihm. Ganz wie es beliebt. Das ist aber ein verflucht holpriges Brett. Es stellte sich außerdem heraus, dass die Bank einen Fuß zu kurz war. Doch das ließ sich mit einem Stuhl ausgleichen. Sie war aber auch zu schmal. Und die andere Bank im Raum war an die 4 Zoll höher. Also ließen sie sich nicht zusammenspannen. Diesen Harpunier soll der Teufel holen, dachte ich. Es ging nun hart auf Mitternacht. Wirt, sagte ich, was ist er denn für einer, der Harpunier? Der? Wird's bei dem immer so spät? Na, das ist ein zeitiger Hund, der Harpunier. Zeitig im Bett und zeitig wieder raus. Weiß ja nicht, was den in aller Welt so lange auffällt heute Nacht. Na, womöglich kann er seinen Kopf nicht losschlagen. Was? Seinen Kopf nicht losschlagen? Ja, so ist es. Und ich sag ihm doch, dass er hier bestimmt nicht los wird. Der Markt ist überschwemmt mit sowas. Mit was? Schrie ich. Na, mit Käppe, ist doch klar. Gibt eben zu viel Käppe auf der Welt. So, jetzt mal langsam, Wirt, sagte ich zu ihm. Ich komme hier in euer Haus, wünsche ein Bett. Ihr wollt mir nur ein halbes geben. Die andere Hälfte gehört irgendeinem Harpunier, der heute Nacht seinen Kopf losschlagen will und den er mir zum Bettgenossen macht. Nebenbei gesagt eine Verbindung von größter Innigkeit und Vertraulichkeit, Herr Wirt. Puh, sagte der Wirt und holte tief Luft. Ist doch ganz einfach. Der Harpunier, wo ich dir von erzählt habe, kommt gerade aus der Südsee, wo er einen Haufen Neuseeländer Käppi gekauft hat. Einbalsamierte. Und die hat er allesamt verkloppt. Bis auf ihn. Klar. Und den versucht er heute Nacht loszuwerden. Weil morgen ist ja Sonntag. Lieber Himmel. Morgen ist ja schon Sonntag. Na, den Harpunier kriegst du heute Nacht sowieso nicht mehr zu Gesicht. Der liegt woanders vor Anker. Du komm schon, komm! Im Zimmer oben blies ich das Licht aus und ließ mich ins Bett fallen, um mich der Obhut des Himmels anzuvertrauen. Ei, hare tu, oh, matatu. De mana roa, de... Gott, steh mir bei, denke ich plötzlich. Das muss der Harpunier sein. Der höllische Köpfehökerer. Ein Licht in der einen und den bewussten Neuseelandkopf in der anderen Hand haltend, trat der Fremde ins Zimmer. Was für ein Gesicht. Dunkel war es. Purpurn und gelb gefärbt. Hier und da mit großen, schwärzlichen Vierecken bedeckt. Ja, gerade so, wie ich dachte. Mein Bettgenosse hat sich geprügelt, wurde fürchterlich zugerichtet und hier ist er nun eben vom Wundarzt zurück. Doch just in dem Moment drehte er zufällig sein Gesicht zum Lichte und ich konnte deutlich erkennen, dass diese schwarzen Vierecke auf seinen Wangen gar keine Heftpflaster, sondern irgendwelche tätowierten Flecken waren. Fair money. Oh, too much. No. Hare tu. Nun nahm er seinen Hut ab. Verschwinde. Einen nagelneuen Zylinder und um ein Haar hätte ich vor neuerlicher Überraschung laut aufgeschrien. Sein Kopf war kahl. Keine Haare. Wenigstens keine, die der Rede wert gewesen wären. Nur eine kleine, auf seiner Stirne eingedrehte Skalplocke. Sein nacktes, purpurnes Haupt glich jetzt genau einem modrigen Totenschädel. Hätte der Fremde nicht zwischen mir und der Türe gestanden, ich wäre hurtiger hinausgestürzt, als ich jemals ein Glas hinuntergestürzt habe. Es kam mir sogar in den Sinn, durchs Fenster zu entschlüpfen, wie die Dinge standen. Er ging zu seinem schweren Kapuzenmantel, den er auf einen Stuhl gehängt hatte, suchte in den Taschen herum und holte endlich ein merkwürdiges, missgestaltetes Figürchen mit buckligem Rücken heraus, das genau die Farbe eines 3 Tage alten Kongo-Kindes hatte. Es konnte nur ein hölzernes Götzenbild sein, denn nun tritt der Wilde vor den leeren Kamin,

Als ich am anderen Morgen mit dem ersten Tageslicht erwachte, fand ich mich von Quiquecks Arm auf das liebevollste und zärtlichste umschlungen. Ich lag da und dachte nur, wie komisch meine Lage doch sei. Denn ob ich auch versuchte, seinen Arm zu bewegen, seinen Bräutigamsgriff zu lösen, so tief er auch schlief, er umarmte mich doch immer noch fest, als ob nichts als der Tod uns scheiden sollte. Ich mühte mich, ihn wachzurütteln. Quiquec! Hey! Quiquec, wach auf! Am Ende schaffte ich es. Nach vielem Drehen und Wenden und unter lauten, unablässigen Vorhaltungen, ob der Unziemlichkeit, einen anderen Mann auf so eheliche Manier zu umarmen, ihm ein Grunzen zu entlocken, und schließlich zog er seinen Arm zurück, schüttelte sich über und über wie ein Neufundländerhund, der eben aus dem Wasser kommt, und sprang aus dem Bett. Oh, hei, hei. Quiquec muss er aufstehen, Wald fangen. Der Amai Anapu. Die Wahrheit ist, dass diese Wilden ein angeborenes Feingefühl besitzen. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich mache Quiquec dieses besondere Kompliment, weil er mich mit so viel Takt und Rücksicht behandelte, während ich mich größter Grobheit schuldig machte, indem ich ihn vom Bette aus anstarrte und mir keine Verrichtung seiner Morgentoilette entgehen ließ. Er fing mit dem Ankleiden ganz oben an, indem er seinen Zylinder aufsetzte, einen sehr hohen Hut nebenbei bemerkt und dann immer noch unbehost seine Stiefel aufstöberte. Was in aller Welt er damit bezweckte, kann ich nicht sagen. Aber der nächste Schritt bestand darin, sich die Stiefel in den Händen und den Hut auf dem Kopf unter das Bett zu schieben. Dort war er, wie ich aus allerlei heftigen Geächze und Gekeuche schloss, schwer damit beschäftigt, in seine Stiefel zu schlüpfen. Und das, obgleich ich noch nie von einer Anstandsregel gehört habe, die von einem Manne verlangt, ganz für sich zu sein, wenn er seine Stiefel anzieht. Nicht gut. Doch Quiquec, seht ihr, war ein Geschöpf im Übergang von einem Zustand in den nächsten. Weder Raupe noch Schmetterling. Er war gerade zivilisiert genug, seine fremdländischen Sitten so befremdlich wie möglich vorzuführen. Seine Erziehung war noch nicht abgeschlossen. Er hatte sein Studium noch nicht beendet. Wäre er völlig unzivilisiert, hätte er sich höchstwahrscheinlich um Stiefel gar nicht geschert. Wäre er andererseits kein Wilder mehr gewesen, hätte er nicht im Traum daran gedacht, zum Stiefel anziehen und das Bett zu kriechen. Dann legte er seine Weste an, nahm ein Stück harter Rasierseife von dem Waschtisch in der Zimmermitte, tunkte es ins Wasser und seifte sein Gesicht damit ein. Ich schaute zu, um zu sehen, wo er sein Rasiermesser aufbewahrte, als er sie da die Harpune vom Kopfende des Bettes holt, den langen hölzernen Schaft abnimmt, die Spitze aus der Scheide zieht, jene kurz am Stiefel wetzt, dann vor die Spiegelscherbe an der Wand tritt und seine Wangen energisch zu schaben oder vielmehr zu harpunieren beginnt. Quiquec, denke ich bei mir. Das heißt, Rogers beste Stahlklingen so zu führen, wie es sich gehört. Später wunderte ich mich weit weniger über dieses Verfahren, als ich erst wusste, aus welch feinem Stahl die Spitze einer Harpune gemacht ist und wie überaus scharf die langen, geraden Schneiden stets gehalten werden. Der Rest seiner Morgentoilette war bald erledigt und er marschierte stolz aus der Kammer, die Harpune wie einen Marschallstab in der Hand. Kurze Zeit später stieg auch ich die Treppe hinab. Die Schankstube war voller Kostgänger, die sich im Abend zuvor hier eingefunden und die ich bis dato noch nicht gebührlich in Augenschein genommen. Fast alle waren sie Walfänger. Futter, ahoi! Der Wirt riss eine Tür auf. Ahoi, Futter! Ahoi, Futter. Und wir gingen zum Frühstück über. Far away. In In jedem bedeutenden Seehafen wird man auf den Straßen unweit der Kaianlagen häufig die seltsamsten, sonderbarsten Gestalten aus aller fremden Herren Länder zu sehen bekommen. Selbst auf dem Broadway oder der Chestnut Street krempeln Seeleute aus der Levante gelegentlich verschreckte Damen an. Aber New Bedford übertrifft alles. In New Bedford stehen

das er als ein schweres Gebot empfand. Freilich sind alle Dinge, die Gott uns abverlangt, für uns schwer zu tun. Merkt euch das. Und daher gebietet er uns öfter, als dass er uns zu überreden versucht. Jona, der diese Sünde des Ungehorsams in sich trägt, spottet dem Herrn noch weiter, indem er ihm zu entfliehen trachtet. Den Hut tief in der Stirn schleicht er mit schuldbewusstem Blick vor seinem Gott davon, streift zwischen den Schiffen umher wie ein Einbrecher, der es eilig hat, nach Übersee zu entkommen. Kein Gepäck, keine Hutschachtel, kein Koffer, keine Reisetasche und keine Freunde, die ihm am Kai Adieu sagen. Am Ende findet er nach langer, verstohlener Suche das Schiff nach Tarsis, das gerade die letzten Posten seiner Fracht übernimmt. Und als er an Bord geht, um den Kapitän in seiner Kajüte aufzusuchen, lassen alle Seeleute augenblicklich von der Arbeit ab und merken auf des Fremdlings bösen Blick. Ausgelassen und dennoch ernsthaft, wie sie so sind, flüstern sie einander zu: Jack, der hat eine Witwe ausgeraubt. Oder: Joe, schau ihn dir gut an, das ist ein Bigamist. Jona schlottert vor Angst. Und obgleich er all seinen Mut zusammennimmt und eine tapfere Miene macht, schaut er nur umso mehr wie ein Feigling drein. Er will sich nicht eingestehen, dass man ihn verdächtigt, doch das ist selbst schon stark verdächtig. Er geht unter Deck zur Kajüte. Kameraden, hört nun, was weiter geschieht. Wer da? Ruft der geschäftige Kapitän von seinem Schreibpult, wo er in aller Eile die Papiere für den Zoll ausfertigt. Wer da? Ach, wie es Jona bei dieser harmlosen Frage durchfährt. Ich wünsche eine Überfahrt nach Tarsis auf diesem ihrem Schiff. Wie bald geht ihr in See, Sir? Wie der Kapitän diese hohle Stimme hört, durchbohrt er ihn mit prüfendem Blick. Mit der kommenden Flut laufen wir aus, antwortet er zuletzt bedächtig, ihn immer noch aufmerksam musternd. Nicht früher, Sir. Ist früh genug für jeden ehrlichen Mann, der als Fahrgast einsteigt. Ha, Jona, noch so ein Stich. Ich fahr mit, sagt er. Das Fahrgeld, wie viel macht es? Ich zahl jetzt gleich. In dieser Welt, Kameraden, kann die Sünde, die ihr Fahrgeld wohl entrichtet, ungehindert reisen und auch ohne Pass. Dagegen wird die Tugend, so sie bettelarm ist, an allen Grenzen angehalten. Also geht der Kapitän daran, die Tiefe von Jonas Geldbörse zu ergründen, bevor er den Stab über ihn bricht. Er verlangt das Dreifache des üblichen Preises. Und Jona nimmt an. Da weiß der Kapitän, dass Jona auf der Flucht ist, beschließt aber zugleich, eine Flucht zu fördern, die eine goldene Spur hinter sich herzieht. Er trägt Jona als Passagier ein. Nun ist die Flut gekommen und das Schiff nach Tarsis wirft die Leinen los, gleitet vom menschenleeren Kai stark krängend auf das Meer hinaus, von niemandem verabschiedet. Jedoch die See, sie tobt und tost, sie will die böse Last nicht tragen. Ein fürchterlicher Sturm kommt auf, das Schiff droht zu zerbrechen. Doch nun, da der Bootsmann alle Mann zum Leichtern an Deck ruft, da Kisten, Ballen und Krüge polternd über Bord gehen, da der Wind jault und die Männer schreien und jede Planke just über Jonas Haupt unter den trampelnden Füßen erzittert, schläft in diesem wütenden Tumulte Jona seinen schrecklichen Schlaf. Doch der entsetzte Schiffsherr kommt zu ihm und kreischt in sein schlaftotes Ohr: Was schläfst du? Steh auf! Durch diesen Schreckensschrei, aus seinem stumpfen Schlafe hochgerissen, kommt Jona taumelnd auf die Füße, stolpert an Deck, greift eine der Wanten und schaut hinaus aufs Meer. Schrecken auf Schrecken hetzt schreiend durch seine Seele. An seinem kriecherischen Gebaren ist der Gottesflüchtling nunmehr nur zu deutlich zu erkennen. Die Seeleute behalten ihn im Auge. Stärker und immer stärker wird ihr Verdacht gegen ihn. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land und von welchem Volk? Ich bin ein Hebräer, ruft er. Und dann: Ich fürchte den Herrn, den Herrgott im Himmel, welcher geschaffen hat die See und die Feste. Du fürchtest ihn, o Jona, Ei, wohl mochtest du nun den Herrgott fürchten!« Schnurstracks fährt er fort und legt ein volles Geständnis ab, woraufhin die Matrosen mehr und mehr erschaudern, aber immer noch Mitleid mit ihm haben. Denn als Jona noch nicht bei Gott um Gnade bittet, da er nur zu gut das düstere Los kennt, das er verdient, als der elende Jona ihnen zuruft, sie sollten ihn packen und ins Meer hinauswerfen, weil er weiß, dass seinetwillen dieser gewaltige Sturm über sie hereingebrochen, da wenden sie sich barmherzig von ihm ab und versuchen, das Schiff auf andere Weise zu retten. Doch alles ist vergebens. Der wütende Sturmwind heult lauter und lauter. Darauf heben sie die eine Hand flehend zu Gott, und mit der anderen, nicht ohne Zögern, packen sie Jona. Und nun seht, wie Jona hochgehoben und wie ein Anker ins Meer geworfen wird. Augenblicklich treibt von Osten eine ölige Stille heran. Und die See liegt bekalmt, da Jona den Sturmwind mit sich in die Tiefe nimmt und eine spiegelglatte See zurücklässt. Er versinkt im wirbelnden Herzen eines so zügellosen Aufruhrs, dass er kaum auf den Augenblick Acht gibt, da er umschäumt in den gähnenden Schlund stürzt, der seiner harrt. Der Wal aber lässt all seine Elfenbeinzähne wie weiße Riegel über seinem Kerker zusammenschnappen. Dann betete Jona zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Ja, Kameraden, er betet. Er spürt, dass seine furchtbare Strafe gerecht ist. Kameraden, ich stelle Jona nicht vor euch hin, auf dass ihr ihm nacheifert in seiner Sünde, sondern ich stelle ihn vor euch hin als ein Vorbild für ehrliche Reue. Sündiget nicht, doch tut ihr es dennoch, so habet Acht, dass ihr so bereuet wie Jona. Nun, da er wiederum schweigend in dem Buch der Bücher blätterte, senkte sich Stille in seinen Blick und zuletzt, als er regungslos dastand, die Augen geschlossen, schien er für eine Weile Zwiesprache mit Gott und sich selber zu halten. Abermals aber beugte er sich zur Gemeinde vor, neigte das Haupt und sprach in tiefster und doch männlichster Demut diese Worte: Kameraden! Der Herr hat auf euch nur eine Hand gelegt. Ja, so ist es. Beide seine Hände lasten aber auf mir. Ich habe euch bei dem trüben Lichte, das ich mein eigen nennen mag, die Lektion verlesen, die Jona alle Sünder lehrt, also euch und noch mehr mich, denn ich bin ein größerer Sünder, als ihr es seid. Wie freudig würde ich nun von diesem Masttop abentern und dort auf den Luken sitzen, wo ihr sitzt, und zuhören, wie ihr jetzt zuhört. Jona ist in Tarsis niemals angekommen. Wie wir gesehen haben, kam Gott im Walfisch über ihn und schlang ihn hinab in die lebenden Abgründe des Verderbens und riss ihn jählings hinab in die Tiefe mitten im Meer, wo die bodenlosen Strudel ihn 10.000 Faden tief hinuntersogen, wo Schilf sein Haupt bedeckte und die ganze wässerige Welt des Wehs über ihn hinwegrollte. Da sprach der Herr zum Fisch, und aus des Meeres schwarzer Schauderkälte schoss der Wal empor der warmen und heiteren Sonne entgegen, und all den Freuden von Luft und Erde, und er spie Jona aus ans Land. Sodann geschah das Wort des Herrn ein zweites Mal, und Jona, der zermalmt war und zerschlagen, die Ohren klangen ihm immer noch wie zwei Muscheln vom mannigfaltigen Meeresrauschen, Jona tat, was der Allmächtige ihn geheißen. Und was war das, Kameraden? Die Wahrheit zu predigen im Angesicht der Lüge. Das war's! Kameraden, das ist jene andere Lektion und wehe dem Lotsen des lebendigen Gottes, der sie missachtet. Ihr wisst es alle. An Steuerbord von jedem Schmerz, da wartet sichere Freude. Und der Gipfel dieser Freude ist höher als der Grund des Wehs tief. Freude, Bramstengenfreude, gewinnt, wer weder Herr noch Gesetz anerkennt, außer den Herrn seinen Gott und nur den Himmel sein Vaterland nennt. Amen. Er sprach kein Wort mehr, aber seine Hände erteilten den Sieg. Kniend verharrte er, bis die ganze Gemeinde gegangen war und er allein in der Kirche zurückblieb. Nach der Kirche fand ich im Gasthaus zum Walfänger Quickweck Mutterseelen allein vor. Er saß auf der Bank vor dem Feuer, die Füße auf dem Kaminsims und hielt den kleinen Negergötzen in einer Hand dicht vor seinen Augen. Haremai, Paraimai. Kommen, rauchen, Ismael. Ich rauche nicht, Quickweck. Rauchen gut. Ich habe noch nie geraucht. Ismael, nicht rauchen. Oh je, je. Rauchen nix gut. Rauchen gut. Stark. So machen. Der Amai, nehmen Ismael. Jetzt rauchen. Rauchen gut. Unter all seinen gespenstischen Tätowierungen glaubte ich, Spuren eines schlichten, ehrlichen Herzens zu entdecken. Und im feurig-kühnen Schwarz seiner großen, unergründlichen Augen schien es Anzeichen für eine Seele zu geben, die es mit 1000 Teufeln aufnehmen würde. Ich spürte, wie wundersame Gefühle in mir erwachten. Etwas in mir schmolz dahin. Nicht länger wütete mein arg zerspelltes Herz und meine rasende Hand wider die wölfische Welt. Der sanfte Wilde hatte sie erlöst. Ich will's mit einem Heidenfreund versuchen, dachte ich bei mir, denn Christenliebe hat sich nur als hohle Höflichkeit erwiesen. Ich zog meine Bank zu ihm hin. Da saßen wir dann, pafften abwechselnd aus seiner Barbarenpfeife und ließen sie regelmäßig von einem zum anderen wandern. Er schien mir ebenso natürlich und ungezwungen zugetan wie ich ihm. Und als wir ausgeraucht hatten, presste er seine Stirne gegen die meine, fasste mich um die Taille und bedeutete mir, dass wir hinfort vermählt seien, was in seinem Land so viel besagte wie, dass wir Busenfreunde seien. Er wolle mit Freuden für mich sterben, so das nötig sei. Darauf ging er an seine abendlichen Gebete, nahm seinen Götzen heraus und rückte den Kaminschirm beiseite. Haere mai oe dea tua o terai. Haere mai oe dea tua o terai. Ini ai te penua o te ao. Du, Hören? Mhm. Quickweck, sing. Mhm. Aere mai oe te atua o te rai. Ismael, singen. Mhm. Aere mai oe. Hm? So? Nochmal. Haere mai oe. Haere mai oe. Dea tua. Dea tua. O terai. O terai. Ja, gut Ismael. Sehr gut. I thought way. Haere mai oe. Dea tua. O terai. Jo. Haere mai oe. Dea tua. O terai. Jo. Haere mai oe. Dea tua. O terai. Haere mai oe. Dea tua. O terai. Sehr gut. Quicke. Ja. Gut, Ismael. Gut, gut. I thought way. Gewisse Zeichen deuteten, so dachte ich, darauf hin, dass er meine Mitwirkung wünsche. Aber da ich wohl wusste, was folgen würde, erwog ich kurz, ob ich annehmen sollte, falls er mich einlud oder nicht. Ich war ein guter Christ, geboren und genährt am Busen der unfehlbaren presbyterianischen Kirche. Wie konnte ich mich da diesem wilden Götzendiener anschließen, wenn er sein Stück Holz anbietete? Was aber ist Gottesdienst, dachte ich bei mir. Glaubst du denn, Ismael, dass der großmütige Gott des Himmels und der Erden, was Heiden und alles andere einschließt, tatsächlich auf ein unbedeutendes schwarzes Stückchen Holz eifersüchtig sein könnte? Unmöglich. Also zündete ich die Späne an, half den unschuldigen kleinen Götzen aufstellen, brachte ihm gemeinsam mit Quiekweck gerösteten Schiffszwieback dar, warf mich muselmanisch ein paar Mal vor ihm zu Boden und küsste seine Nase. Fest in unsere zotteligen Jacken gehüllt, ließen wir nun den Tomahawk von einem zum anderen wandern, bis langsam ein blauer Baldachin aus Rauch über uns erstand, der von der Flamme der neu entzündeten Lampe beleuchtet wurde. Ob dieser wogende Baldachin den Wilden an weit entfernte Gestade trug, weiß ich nicht. Doch sprach er nun von seiner Heimatinsel. Und weil ich darauf brannte, seine Geschichte zu vernehmen, bat ich ihn inständig fortzufahren und sie mir zu erzählen. Obgleich ich zu jener Zeit viele seiner Worte nur schlecht verstand, setzten mich doch seine späteren Eröffnungen, als mir seine gebrochene Art zu reden vertrauter geworden, nun in den Stand, die ganze Geschichte so darzubieten, wie sie das folgende Skelett einer Skizze erweisen mag. Du hören. Warum mai oi? Quicke Kokowoko. Kommen von Kokowoko? Quiekweck stammte von Kokowoko, einer Insel weit im Westen und Süden. Sie ist auf keiner Karte verzeichnet. Die wahren Orte sind das nie. Quiekweck, Sohn von König. Chief. King. Ja. Sein Vater war ein Oberhäuptling, ein König. Sein Onkel ein Hohepriester. Und mütterlicherseits rühmte er sich mehrerer Tanten, die unbesiegbare Krieger zum Manne gehabt hatten. In seinen Adern floss vortreffliches Blut, königlicher Saft, der allerdings, wie ich fürchte, durch die kannibalische Neigung, die er in seiner ungebildeten Jugend an den Tag legte, bedauerlicherweise verdorben wurde. One day, ship kommen von Sakabo, Quiekweck, nem wa, Kanu. Ah! Warum, Ayoi? Fahren zu Schiff nach Sakabo. Sakabo, mehr in Oroa. Ein Schiff aus Sakhaba lief in die Bucht seines Vaters ein und Quiekweck suchte um eine Überfahrt in christlichen Lande nach. Doch das Schiff wies sein Begehren schnöde ab, weil seine Besatzung komplett war und auch all der Einfluss des Königs, seines Vaters, vermochte nichts dagegen. Aber Quiekweck schwor einen Schwur. In seinem Kanu paddelte er allein zu einer weit entfernten Meerenge hinaus, welche das Schiff, wie er wusste, durchqueren musste, wenn es die Insel verließ. Er versteckte sich mit seinem Kanu, den Bug seewärts gerichtet, kauerte sich im Heck nieder, das Paddel flach in der Hand, und schoss, als das Schiff vorbeiglitt, blitzschnell hervor, ging längsseits, brachte das Kanu mit einem einzigen Fußtritt zum Kentern und Sinken, kletterte die Rüsten hinauf und warf sich der Länge nach aufs Deck, wo er sich an einen Ringbolzen festkrallte und schwor, ihn nicht loszulassen und wenn man ihn in Stücke hackte. Als er endlich im guten alten Sakhaba ankam und sah, wie die Matrosen es dort trieben, als er darauf nach Nantucket weiterfuhr und sah, wie sie dort ihre Heuer genauso durchbrachten, da gab es der arme Quiekweck endgültig auf und dachte bei sich, die Welt ist böse. Und zwar in allen Breiten. Ich will als Heide sterben. Mit Gesten und Gebärden fragte ich ihn, warum er nicht zurückgehen und sich krönen lassen wolle, dadurch sein Vater nunmehr tot und begraben sein dürfte. Zum Zeitpunkt der letzten Berichte war er nämlich uralt und gebrechlich gewesen. No, Ismael. Quiekweck, nicht gehen, Kokowoko. Hä? Quiekweck, gehen aufs Schiff, werfen dem Auri. Apune, werfen auf große Fisch, Bihi Nui Nui. Ismael Nantucket, Quiekweck Au Nantucket, Hoa Here, Friend, gute Nacht. Gute Nacht.